Erster, er sagte zu mir, Menschensohn, stelle dich auf deine Füße, damit ich persönlich mit dir sprechen kann. 2. Während er zu mir sprach, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße, so dass ich seine Stimme deutlich hörte. Dritter, er sagte, Menschensohn, ich sende dich zum Volk Israel, weil sie und ihre Vorfahren bis heute gegen mich rebelliert haben. 4. Du sollst zu diesen Menschen gehen, die ein hartes Herz haben, und ihnen sagen, so spricht Gott, der Herr. 5. Egal ob sie auf dich hören oder nicht, sollen sie zumindest erkennen, dass ein echter Prophet unter ihnen gewesen ist. 6. Du aber, Menschensohn, sollst keine Angst vor ihnen oder ihren Worten haben, auch wenn sie dich wie Dornen oder Skorpione bedrohen. 7. Du musst ihnen meine Worte genauso sagen, wie ich sie dir gebe, selbst wenn sie sich weiterhin weigern zuzuhören. 8. Höre gut zu, was ich dir sage, und sei nicht so ungehorsam wie dieses Volk, sondern öffne deinen Mund und ISS, was ich dir gebe. 9. Dann sah ich plötzlich eine Hand, die nach mir ausgestreckt war und in der eine beschriebene Buchrolle lag. 10. Er rollte sie vor mir aus, und ich sah, dass sie auf beiden Seiten mit traurigen Liedern und Klagen beschrieben war.